2a. Kommst du aus Portugal? 2b. Mach das Licht an. 2c. Gib mir bitte dein Wörterbuch. 2d. Hast du einen Kuli? 2e. Sag mir bitte deine Telefonnummer. 2f. Hörst du gern Musik?